Na gut, dann sage ich mal was zur deutschen Misere. Warum das meiner Meinung nach nicht in der Form stimmen kann, dass, und zwar rede ich jetzt präzis ums Jahr 1500, dass Deutschland im Jahr 1500, wir reden jetzt nicht von 1800 oder so, hinter den anderen Nationen zurückstanden wäre. Erstmal die Städte. Das ist ja direkt falsch, was da zitiert wurde. Die Städte seien von den Fürsten abhängig gewesen. Zum Beispiel Nürnberg, Augsburg und so weiter. Da hatten die großen Handelskapitalisten schon so viel Geld, dass sie zum Beispiel Karl V. den ganzen Wahlkampf finanzieren konnten. Und finanzieren bedeutete, dass man die wahlberechtigten Fürsten besticht. Dann ist doch klar, dass die Stadt, die das kann, den Fürsten in der Hand hat und nicht der Fürst die Stadt. Also in Wirklichkeit würde ich sagen, erstens, das, was man schwäbischer Städtebund nennt, mit Nürnberg, war im Jahr 1500 auf einer Höhe, was weder Paris noch London noch vielleicht Venedig allenfalls erreicht hat. Nämlich erstens durch angesammeltes Finanzkapitalhandel von Venedig her über die Alpen. Zweitens durch eine ziemlich ausgebreitete mechanische Erfindungskraft. Da ist bekanntlich zum Beispiel die erste Taschenuhr erfunden worden vom Henlein. Und wenn man das kann, kann man natürlich auch viele andere mechanische Dinge. Dann hatten die Nürnberger eine ganz ausgeprägte Waffenproduktion mit den entsprechenden Manufakturen. Dann hatten sie in Tirol und anderswo direkt durch Brand und so weiter Bergwerke, die sie eigenständig betrieben. Das ist also schon ein Fortschritt, eine Art von Manufaktur. Das heißt, geht übers Verlagswesen raus im Grunde in direkte Fabrikproduktion, wenn man es einen Augenblick mehr nimmt. Weil gerade das Bergwerkstum hat ja wahnsinnig viel Erfindungen gebraucht, damit es überhaupt funktioniert. Zum Beispiel das Entwässern, das Wegschaffen von der schlechten Luft, die Abstützvorrichtungen, die man damals hatte und so weiter. Also von da aus sehen, dann zweiter Städtebund, der ebenfalls in der Zeit noch sehr mächtig war, war die Hanse. Die Hansestädte haben sich transnational bis nach Kiew zum Beispiel hin ausgebreitet. Dann hatten sie drei Viertel Skandinavien, die großen Städte mit Handelsniederlassungen in der Hand. Dann ist in der Zeit noch sehr lang der Schalhof in London betrieben worden, sodass also zwei große Städteimperien als Bünde praktisch eine Macht hatten, die sie zwar dann verloren haben im Laufe des 16. Jahrhunderts und des 17. Aber gerade um 1500 kann man unter keinen Umständen sagen, rückständig. Das dritte ist, verspätete Nation hat natürlich für das Jahr 1500 fast gar keinen Sinn, denn die anderen waren auch keine. Also zum Beispiel in England hat Heinrich VIII. In der Zeit mit größter Mühe probiert, gegen die großen Adligen überhaupt mal was zusammenzukriegen, was man Nation nennen konnte, halbwegs, wo aber damals Schottland, Irland, Wales und so weiter noch dazu kamen. Oder Frankreich war kurz danach zerrissen von den Religionskriegen, ein ganzes Jahrhundert lang, wo praktisch zwischen Spanien und anderen Mächten im Grund dauernd gerungen wurde um eine Einheit. Also insofern waren die absolut nicht nationaler, von Italien wollen wir gar nicht reden, das war im Grund mindestens so zersplittert wie Deutschland. Also kann man den Begriff verspätete Nation ebenfalls nicht anwenden für die Zeit. Die wirkliche Schwierigkeit, die ich sehe, die aber nicht in Verspätung steckt, war, dass eigentlich drei Organisationsprinzipien miteinander im Kampf lagen. Erstens mal das transnationale Reich. Das war ja eine Vorstellung, die gar nicht mit Nationen zusammenhing, sondern wirklich, so wie Karl V. sich das dachte, eine Art Abbild der ewigen Ordnung auf Erden sein sollte, also ein bisschen materialistischer und brutaler gesagt, Europa in einer Hand. Da er Spanien hatte, das neue Entdeckte der Amerika, die Niederlande, das Elsass als Reichsland, Österreich und so weiter, hatte er tatsächlich und Teile von Italien die größten Chancen, wirklich dieses Europa in die Hand zu kriegen. Das hat also zum Teil durchaus noch funktioniert, dass nämlich Leute sich sagten, ist mir doch egal, wie die reden, Hauptsache wir sind zum Beispiel Fürsten. Oder umgekehrt, Straßburg war freie Reichsstadt, die haben jetzt aber nicht gefragt, sind wir Deutsche oder nicht, sondern was machen sie in den anderen freien Reichsstädten, zum Beispiel in Basel. Also das lief kreuz und quer über die Grenzen weg. Zweites Organisationsprinzip waren die sich bildenden Territorialstaaten. Beispiel gerade des Sachsen-Kursachsen, von dem Luther da unterbrannt war.